Und so stapfen wir durch unser Leben, wenn wir auf Wolken schweben. Kinder bringen Kinder um und Väter halten Töchter als Sklaven. Danach noch schnell der Wetter gewinnt. Ja, wen interessiert das Wetter nicht? Denk mal nach, warum ist jetzt auch egal? Obst ist verfault, räum mal weg, Leben ist komplett banal. Und so stapfen wir.